Status ist inzwischen weniger durch Geburt in eine soziale Schicht bestimmt, sondern stärker durch eine frei wählbare Gruppenzugehörigkeit. Zu der vertikalen Abgrenzung über Einkommen kommt die horizontale Abgrenzung, die anzeigt, zu welchem Stamm man sich zählt. Individueller Konsum ist damit seltener ein Statussymbol innerhalb einer Hierarchie, Autorität, sondern immer öfter ein Gruppensymbol, Loyalität. Mit dem Singulären drückt man nicht primär aus, dass man individueller ist als andere, sondern man teilt dadurch mit, dass man zur Gruppe der Offenen gehört. Kurz, das Singuläre ist ein Progressivitätsmarker und damit ein politisches Symbol. Das erklärt auch das Phänomen der Hyperoffenheit, der extremen Neophilie im Milieu der Hipster, die ihren Smoothie oder ihre Salatbowl nur mit Weizengras oder sogenannten Superfruits wie Acai-Beeren, Quinoa und Chiasamen verzehren. Diese Speisen gelten nicht nur als gesund, sondern sie signalisieren als exotische Zutaten aus dem Sehnsuchtskontinent Südamerika außerdem extreme Offenheit und sind daher ideale Progressivitätsmarker.